Okey, her doktor. İşte gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen bei Ihrer Familie? Ja, mein Vater leidet an Lebertumor oder Leberkrebs gestorben vor 5 Jahren. Tut mir leid zu hören, Frau Müller. Wie alt war er? Er war 68. Ja, tut mir sehr leid. Ihr Mutter? Meine Mutter hat Bluthochdruck und Zuckerkrankheit Mhm. und Haben Sie geschätzt? Knochengeschwund. Oh, okay, schon. Ja. Die Frauen leidet an immer Knochengeschwund. Man muss beachten, Frau Müller. Haben Sie Geschwister? Habe ich kein Geschwister, nein. Sie sind Einzelkind. Ja. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, Herr Doktor, ich bin vollständig geimpft. Gut zu hören. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein, Herr Doktor, nein. Ich möchte noch eine Frage stellen. Ich hab vergessen zu sagen, vor 3 Jahren hatte ich Gürtelrose. Vor 4 Jahren. Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Ja. Wie wurde es behandelt? Ja, mit Medikamente hatte ich Medikamente eingenommen, aber es war sehr schmerzhaft, Herr Doktor. Verstehe. Manchmal habe ich Im Rückenbereich. Rücken und unter Mama, links und unter Brust. Ja, ich kenne diese Erkrankung. Es ist wirklich schmerzhaft. Sie haben recht, Frau Müller. Ich möchte noch eine Frage stellen. Haben Sie Schwellungen in irgendwelche Körperregion bemerkt? Im Bauch oder in das Bein? Nein, nein, habe ich keine Schwellungen, Herr Doktor. Gut. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, Herr Doktor, ich habe Angst natürlich. Was kann ich habe? Was habe ich?